ich bin der Punkrock-König aus dem Mansfelderland. Und der Mansfelder haben das sofort erkannt. Ich bin der Punkrocker und ich bin der Locker, weil meine Lutherstadt dir viel zu bieten hat. Ich hab ne Lederjacke an mit vier Lumpen dran. Ich hab der haarige Zeit, auch wenn sich Mutter aufgeilt. Ich habe Platten von Kless und schon tickt sie hinein. Und ich seh ich mir Abend für Abend ein. Arbeit bin ich gut angesehen. Und arbeiten ist noch der Punkerjen. Und wenn mich da mal einer doof anmacht, mich beschimpft und auslacht, dann geht man das total am Arsch vorbei. Für meine Ruhe und keine Schlägerei. Ich bin der Punkrock-König aus dem Mansfelderland. Und die Mansfelder haben das sofort erkannt. Ich bin der Punkrocker und ich bin der Locker, in meiner Heimatstadt, die viel zu bieten hat. Wir haben die Schwimmhalle, da gehen die Schwimmhalle. Wir haben auch Gaufallen und Kneipen und das Kreiskrankenhaus, da gehen die Kranken rein und raus. Wir haben auch ein VPKA, Eck und Deli Läden, da haben wir Sportplätze und vieles andere mehr. Ich bin der Punkrock-König, ich bin der Punkrock-König, ich bin der Punkrock-König, ich bin der Punkrock-König.